Und ja, weil es mir jetzt gerade so viel Spaß gemacht hat, den Mädels beim Auflegen zuzusehen, dachte ich mir, ich stelle mich jetzt auch nochmal an die Decks und lege kurz für euch auf, 15 Minuten, 20 Minuten, schauen wir mal, wie ich mich fühle. Aber ich fange auf jeden Fall mit einem Lieblingstrack von mir an. Mein absoluter Lieblingstrack at the moment ist von einem neuseeländischen Duo, Pirapus, und der Tune heißt Akimbo. Einfach geil. Like Akimbo, here's something you don't know. It's a shutdown on the floor. Dumps like Akimbo, here's something you don't know. It's a shutdown on the floor. Liquor and cigarettes have got me in a mess. But right now I'm up and I think I feel my best. Shout Nope. We'll be right back. in Deutschland. Clap at once, at the same time. Here we go. One, two, three. No, no, no, no. Just the one clap. Just one. Like this. One, two, three. Ah, you see. What a beautiful sound. FM4. La Boom Deluxe.